Natur. Verseuchter Mensch. Ein viel zu teures Ziel für Terror und für Krieg. Atommüll wird produziert und keiner weiß wohin damit. Atomrakete lagen im eigenen Land und Atombomben testen über See. Verseuchtes Wasser, verseuchte Erde, verseuchte Natur. Verseuchter Mensch. Radioaktive Verstrahlung, radioaktive Verstrahlung, radioaktive Verstrahlung, radioaktive Verstrahlung. Der Sonne auf unsere Fahnen werden wir uns die Zukunft bahnen. Sonne, Wasser und Wind sind die Kräfte gegen die Atomstrommächte. Verseuchtes Wasser, verseuchte Erde.